Nun hatten die Israeliten in Mizpah den Schwur getan, keiner von uns darf seine Tochter an einen Benjaminiten verheiraten. Da begab sich das Volk nach Bethel und sie verweilten dort bis zum Abend vor Gott und fingen laut zu wehklagen an und riefen, warum, o Jahwe, du Gott Israels, ist das in Israel geschehen, dass Israel nunmehr ein ganzer Stamm fehlt? Am andern Morgen früh aber errichtete das Volk dort einen Altar und brachte Brand- und Heilsopfer dar. Dann fragten die Israeliten, wer ist etwa aus allen Stämmen Israels nicht mit der Gemeinde her zu Jahwe gekommen? Es war nämlich dem, der nicht zu Jahwe nach Mizpah kommen würde, unter feierlichen Eiden angedroht, er soll mit dem Tode bestraft werden. Und es war den Israeliten leid um ihren Bruder Benjamin, und sie riefen, nun ist ein ganzer Stamm aus Israel hinweggerissen. Wie sollen wir denen, die übrig geblieben sind, zu Frauen verhelfen, nachdem wir bei Jahwe geschworen haben, dass wir keine von unseren Töchtern an sie verheiraten wollen? Da fragten sie, ist etwa einer von den Stämmen Israels nicht hier zu Jahwe nach Mizpah gekommen? Da befand sich, dass aus Jabes in Gilead niemand zur Versammlung ins Lager gekommen war. Da wurde unter dem Volke Musterung gehalten und es ergab sich, dass von den Einwohnern von Jabes in Gilead niemand zugegen war. Nun entsandte die Gemeinde dort 12000 von den tapfersten Männern und gab ihnen den Befehl, geht hin und metzelt die Einwohner von Jabes in Gilead mit dem Schwerte nieder, sowohl Frauen als Kinder. Dabei sollt ihr es aber folgendermaßen halten, an allem, was männlich ist, sowie an allen Weibern, die männliche Beiwohnung erfahren haben, sollt ihr den Bann vollstrecken, dagegen die Jungfrauen lasset leben. Sie taten so und zwar fanden sie unter den Einwohnern von Jabes in Gilead 400 jungfräuliche Mädchen, die noch keine männliche Beiwohnung erfahren hatten, die brachten sie ins Lager nach Silo, das im Lande Kanaan liegt. Da sandte die ganze Gemeinde hin und verhandelte mit den Benjaminiten, die sich beim Felsenrimmen befanden, und versprach ihnen Sicherheit. So kehrten nun die Benjaminiten zurück und man übergab ihnen die Frauen, die man von den Frauen zu Jabes in Gilead am Leben gelassen hatte. Diese reichten jedoch noch nicht für sie aus. Da war es dem Volke leid um Benjamin, weil Jahwe einen Riss in die Stämme Israels gemacht hatte. Da sprachen die Vornehmsten der Gemeinde, wie sollen wir den Übriggebliebenen zu Frauen verhelfen? Sind doch aus Benjamin die Frauen ausgerottet? Sie antworteten, den Benjaminiten, die entronnen sind, muss ihr Erbbesitz verbleiben, dass nicht ein Stamm aus Israel hinweggetilgt werde, aber wir können keine unserer Töchter an sie verheiraten. Die Israeliten hatten nämlich geschworen, verflucht sei, wer einem Benjaminiten ein Weib gibt. Da sprachen sie, es findet ja Jahr für Jahr das Fest Jahwes zu Silo statt, das nördlich von Bethel, östlich von der Straße, die von Bethel nach Sichem hinaufführt, und südlich von Libona liegt. Und sie wiesen die Benjaminiten an, geht hin und lauert in den Weinbergen, und wenn ihr dann seht, dass die Mädchen von Silo herauskommen, um Reigentänze aufzuführen, so kommt hervor aus den Weinbergen und raubt euch ein jeder aus den Mädchen von Silo ein Weib, dann geht heim ins Land Benjamin. Wenn dann ihre Väter oder Brüder kommen, um mit uns zu hadern, so wollen wir ihnen erwidern, lasst sie ihnen, ihr habt sie ihnen ja nicht gegeben. Sonst freilich würdet ihr euch verschulden. Die Benjaminiten taten so und holten sich die nötige Anzahl von Frauen unter den Tänzerinnen, die sie raubten. Sodann kehrten sie heim in ihr Besitztum, bauten die Städte auf und ließen sich darin nieder. Die Israeliten aber gingen nunmehr von dannen, jeder in seinen Stamm und zu seinem Geschlecht, und zogen ab von dort, ein jeder in sein Besitztum. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder sät, was ihm gut dünkte.